Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Garbage Day. Ich kann schon mal sagen, das ist diesmal eine etwas besondere Ausgabe und zwar nicht nur, weil wir uns unserem All-Time-Favorite Nicolas Cage widmen. Ich bin Solotso. Mein Name ist Jeff Sicher. Und das ist jetzt wirklich eine einmalige Sache, weil normalerweise müssen wir ja immer konferieren, wenn wir was aufnehmen, aber diesmal haben wir uns tatsächlich getroffen. Es gibt quasi eine Live-Aufnahme und darum haben wir auch ein Live-Publikum da. Können wir mal bitte das Publikum hören? Publikum! Da, wir haben Publikum. Maximale Professionalität ist in diesem Podcast erreicht. 110%. Ich fühle mich wie Jan Böhmermann, nur in unlustig. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Du hast keine Ahnung, wer Jan Böhmermann ist? Ich weiß, danke Publikum für das freundlich auf das Schultertäschchen. Ich weiß es nicht und ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Wie kann man nicht wissen, wer Jan Böhmermann ist? Warum mache ich keinen Podcast mit Jan Böhmermann? Okay. Jeff. Du hast mir, muss man ja schon fast sagen, einen super tollen Film mitgebracht, aufgedrängt, aufgezwängt. Wir haben diese Ausgabe ohne Scheiß seit 2 Jahren geplant. Wir haben die DVD seitdem im Regal am Verstauben stehen gehabt. Und jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen, ja, jetzt ist die Zeit reif. Jetzt können wir über einen der weirdesten und abgefucktesten Nicolas Cage-Filme überhaupt reden. Worum geht's? Willst du es sagen? Es geht um Nicolas Cage. Ich dachte mehr an den Filmtitel. Ach so, Deadfall. Ja, wir haben einen kleinen, relativ unbekannten Film aus dem Jahr 1993 gesehen, nämlich Deadfall heißt das gute Stück. Ja, wollen wir direkt in die Handlung loslegen? Warum nicht? Es gibt nicht wirklich viel, was man zu dem Film sagen kann, weil wir werden noch einige Male auf die Produktion zu sprechen kommen. Weil das ist ein Desaster, was wir hier gesehen haben. Es ist ein absolutes Desaster. Nicht nur auf der Handlungsebene, sondern auch auf der Ebene der technischen Umsetzung, muss man dazu sagen. Auf allen Ebenen, die es überhaupt geben kann. Der Regisseur dieses Schlamassels ist, glaube ich, Chris Coppola gewesen. Christopher Coppola, ja genau. Der halt ein Spross des Coppola-Clans ist. Also Francis Ford Coppola hat ja der Pate gedreht, der Dialog Apocalypse Now, Größe und seine Familie, da ist eigentlich fast jeder in Hollywood eine Größe. Also es ist quasi schon eine Schande, wenn man 18 Jahre alt wird und noch keine Oscar-Nominierung mit nach Hause gebracht hat. Aber sag mal, Coppola kommt mir doch bekannt vor. Du spielst jetzt wahrscheinlich darauf an, dass Nicolas Cage mit gebürtigem Namen Nicolas Kim Coppola heißt. Richtig. Ja, und das ist auch etwas, das ich hier anführen wollte. Ja, Nicolas Cage ist der Neffe von Francis Ford Coppola und die Regie hat hier quasi seinen Bruder geführt. Also wir haben hier einige Vertreter dieser Familie drin. Talia Shire ist auch noch mit drin, die Nicolas Cages Tante sein dürfte. Oder Cousine, ich weiß es nicht, aber... Kleiner Unterschied, aber... Sie ist auf jeden Fall mit dabei. Ja, wollte ich gerade sagen, sie ist mit dabei. Sie gehört zum Familienclan mit dazu. Und damit ist das, glaube ich, schon mal abgehakt. Ja, denn wir müssen halt wirklich wissen, hier hat sich halt jemand aus dem Coppola-Clan auch an Regie versucht. Und ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist bis dato der einzige Film, den Christopher Coppola abgeliefert hat. Das kann ich dir nicht sagen. Du bist hier das eher Film-Expert ein Film, als ich. Er hat 0% bei Rotten Tomatoes. Das ist nicht mehr feierlich. Von 5 Kritiken. Also es sind nicht wirklich viel, aber die sind alle halt negativ. Ja, ihr müsst also, im Grunde heißt das, kaum jemand hat den Film freiwillig gesehen und die Leute, die es getan haben, fanden ihn scheiße. Auf den Nenner können wir, glaube ich. Ja. Komm. Okay. Wie wir es fanden, können wir dann ja am Ende entsprechend sagen. Okay, Deadfall. Es wäre nicht richtig, meiner Meinung nach, ihn als Kriminalfilm zu bezeichnen, weil es geht nicht darum, irgendwie Verbrechen aufzuklären oder so, es geht tatsächlich nur um Betrügermaschen. Ja, da hast du recht, also es geht hauptsächlich um Betrüger, einen richtigen Detektiv haben wir da ja nicht. Ja. Würde ich zumindest so sagen. Einige würden vielleicht sagen, dass der Betrüger selbst eine Art Detektiv spielt, aber einen Detektiv im klassischen Sinne haben wir hier nicht. Und ich glaube nicht, dass Leute sich allzu große Gedanken um Deadfall machen. Ich glaube, das ist schon eine einmalige Angelegenheit hier. Ja. Naja, ne? Also wenn jetzt irgendein Filmwissenschaftler daherkommt, der Hausarbeiten schreiben möchte über bestimmte Filme. Hauptdarsteller ist nicht Nicolas Cage, man glaubt es kaum. Oh, wer ist es denn dann? Charlie Sheen? Nein, der auch in dem Film drin ist übrigens. Also wir machen keine Witze. Nein, Hauptdarsteller ist der grandiose, der vergessene Michael Biehn. Nicht zu verwechseln mit Mr. Biehn. Der war jetzt, der war flach. Der war flach, Jeff. Das ist mir egal. Michael Biehn kennt man aus eigentlich allen James Cameron Filmen der 80er Jahre. Aliens war mit drin, Terminator. Er war daher in den 80ern eine relativ große Nummer und er hat die 80er irgendwie karrieretechnisch nicht sehr überlebt. Und Deadfall war auch definitiv kein Mittel, seine Karriere noch irgendwie zu retten. Ein Versuch war es zumindest wert. Also wir haben hier echt einen hochkarätigen Cast. Wir haben nicht nur Nicolas Cage und Charlie Sheen drin, wie wir schon gesagt haben, in kleineren Nebenrollen. Wir haben noch Talia Shire drin. Cage hat keine kleinere Nebenrolle, ich bitte dich. Der hat schon eine Nebenrolle, würde ich sagen. Doch, wir reden noch. Wir haben Talia Shire drin, habe ich eben auch schon gesagt, die in der Part und Rocky mitgespielt hatte. Wir haben Peter Fonda drin, in einer absoluten Nebenrolle, die, glaube ich, nur in zwei Szenen auftaucht. Und wichtig ist noch, dass wir James Coburn sehen. Also eine gealterte Filmlegende in einer Doppelrolle sogar. Und Michael Biehn ist unser Hauptprotagonist und er ist ein Betrüger. Nein. Doch. Oh. Ah ja gut, wir haben das ja auch schon vorher am Anfang gesagt. Es ist halt keine Detektivgeschichte, es ist eine Geschichte, die sich um Betrüger dreht, die von Betrügereien handelt, die eigentlich komplett an einem einzigen Betrug sich entlang hangelt. Und es ist kein Film über Karl Theodor zu Gutenberg. Nein. Wo ist denn das Publikum hier? Direkt hier vorne. So unlustig. Kommt bestimmt. Darf man 2014 noch Gutenberg-Witze machen? Es gibt noch kein Gesetz dagegen. Okay, ich werde das als Nein. Person. Auf jeden Fall, es geht halt los mit einer Betrügerei, die, Spoiler, schief geht. Denn Michael Biehn spielt den Sohn von James Coburn. Und die sind halt so ein Vater-Sohn-Betrüger gespannt. Und die ziehen halt eine Masche ab. Offenbar wird ein Interessent angelockt. Und sie wollen einen Deal stattfinden lassen. Und der Witz ist dann halt, dass die Männer von James Coburn in Polizeiuniform dann den Deal stürmen. Es zu einem fingierten... es zu einer fingierten Schießerei kommt und dann der Koffer fallen gelassen wird in der Eile des Gefechts, weil dann der Interessent flieht und das Geld zurücklässt. Also das ist super intelligent durchdacht. Wie fandst du diesen Coup? Wie würdest du diese Betrügermasche bewerten? Ich habe sie vorher zumindest noch nicht gesehen, sagen wir es mal so. Wärst du drauf reingefallen? Um ehrlich zu sein... ich glaube, ich hätte auch nochmal auf alle losgeschossen. Ich meine, die Betrüger, die... Quatsch. Die Betrügten, die letztendlich übers Ohr gehauen wurden, sind da ziemlich schnell geflüchtet. Ohne jetzt nochmal irgendwie selber die Waffe zu ziehen und auf alle zu schießen, die auch nur ansatzweise irgendwie verdächtig vorkommen. Michael Biehn führt halt diesen Betrügten jetzt zu diesem Deal heran, wo alles kaschiert und es war halt geplant... Und in dem Moment, wo eine Übergabe stattfinden soll, geht halt James Coburn auf ihn zu. Und Michael Biehn sagt auf einmal, oh nein, er hat einen Sender. Und die absolut logischste Reaktion darauf ist natürlich sofort die Waffe zu ziehen und... abzufeuern. Auf den Mann abzufeuern. Ich finde das dämlich, weil wenn er einen Sender hat, wenn das heißt ja eigentlich, dass die ganze Zeit der Deal live übertragen worden ist. Und wenn ich jetzt in der Position des Betrügen wäre, würde ich mir denken, okay, wir haben es gefunden, dass die da Scheiße bauen. Die haben hier alles abgehört. Vielleicht sollten wir jetzt nicht noch den Polizeiinformanten erschießen, weil das bringt uns wahrscheinlich noch mehr Ärger ein, als wir ihn sowieso schon hätten. Und auch, warum nimmt keiner der Betrügen den Geldkoffer an sich und geht? Weil die in Panik sind. Ja, ich weiß, mit diesem Film kann man nicht mit Logik ankommen. Das geht nicht. Auf jeden Fall, es gibt einen Plot-Twist, denn sobald die Betrugsmasche aufgeklärt wird, haha, Michael Biehn hat mit denen zusammengearbeitet und jetzt haben sie dem Idioten das Geld abgenommen, stellt sich heraus, dass keine Platzpatronen in Michael Biehns Revolver waren. Um den Tod vorzutäuschen? Also den Tod seines Dads, weil er auf ihn geschossen hat. Und er hat seinen Vater tatsächlich ohne Scheiß erschossen. Sehr traurig. Babam! Aber es kommt einem nicht traurig vor. Ich weiß nicht, du kennst den Charakter auch 2 Minuten. Da traurig ich doch nicht gleich, wenn er erschossen wird. Es ist ein Menschenleben, was da entscheidet. Wie herzlos bist du eigentlich? Auf jeden Fall. Ein weiterer Grund, warum ich nicht unbedingt trauen muss, ist auch einfach, dass der Vater ein paar letzte Worte aussprechen kann. Und weißt du noch, was er gesagt hat? Warte mal, wir hören uns am besten nochmal einen Soundschnipsel an. Hol den Kuchen. Mein Bruder hat den Kuchen. Mein Bruder hat ihn genommen. Dein Bruder? Ja, hol ihn zurück. Bitte bring ihn wieder zurück. Du musst ihn holen, Junge. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Mein Bruder hat den Kuchen. Jeff, was würdest du sagen, wenn dein Vater gerade abnippelt und das ist das Letzte, was er dir zu sagen hat? Mein Bruder hat den fucking Kuchen. What? Ja, what? Und das denkt sich dann halt auch eben Michael Biehn, der losziehen muss, weil er hat ja seinen Vater erschossen, dadurch gehen die ganzen kriminellen Geschäfte den Bach runter, also muss er aus der Stadt fliehen. Und er will dann halt quasi seinen Onkel aufsuchen. Und er möchte herausfinden, was es mit dem Kuchen auf sich hat. Okay, wir stellen fest, die Handlung hat gerade begonnen. Wir sehen, es geht um Betrüger. Und es geht darum, wie ein Betrüger herausfinden muss, was sein Vater ihm erzählt hat von wegen Kuchen. Das ist der Plot, der uns jetzt catchen soll. Kuchen. Ich nicke stumm für die Leute, die gerade nur zuhören, anstatt zu gucken. Weißt du, was richtig, richtiger Abfuck ist? Ist das halt, er geht ja auch auf die Beerdigung seines Vaters und da ist irgendwie eine mysteriöse Frau, die er nicht kennt. Und dann sieht er sie auch auf einem Foto, auf einem alten Foto des Vaters und so weiter. Und man merkt schon, sie könnte eventuell was mit diesem mysteriösen Rätsel zu tun haben. Aber das Ding ist, du hörst Michael Biehn halt als Stimme aus dem Off die ganze Zeit sprechen. Und er sagt dann halt so Dinge wie, ich habe die Frau am Grab gesehen, aber dann war sie wieder weg und sowas. Und wenn du dir die ganz niedere Produktionsqualität des Films ansiehst und diese ganzen schlimmen Off-Texte, die Handlung eigentlich erklären mit... Es wirkt auf mich wie eine überlange Episode von X-Factor, das Unfassbare. Wie die Storys, die sie da gezeigt haben, Jeff? Kenn ich. Ich weiß nicht, was ich dazu großartig sagen soll. X-Factor kenne ich. Hat Jeff wirklich keine Ahnung von dieser Sendung? Oder haben sich unsere Autoren nur einen Scherz mit euch erlaubt? Schalten Sie das nächste Mal wieder ein. Ich glaube, Jeff könnte Autoren gebrauchen bei seiner Gesprächigkeit. Ja. X-Factor. Kenne ich. Weißt du, ich wollte diesen Podcast aufpeppen, indem ich mal kurz 5 Minuten über eine nostalgische Serie spreche, die wirklich witzig ist, im Gegensatz zu diesem Quark, und du hast es jetzt vermasselt. Okay, Jeff, weißt du noch, wie es weiterging, nachdem er aufgebrochen ist, um dem Kuchen nachzugehen? Ja, er trifft seinen... Nee, Quatsch. Das noch nicht. Er geht zuerst einmal auf den Markt. Ja, er geht auf einen random Marktplatz. Ja, er geht auf einen random Marktplatz und beobachtet dort, ich würde es mal mit Zettelwirtschaft umschreiben. Denn es geht darum, dass verschiedene Personen sich einen Zettel weiterreichen. So nach dem Motto Stille Post. Und zwar, der eine Zettel kommt von einer Kassiererin in eine Kaffeetasse, von einer Kaffeetasse in eine Zeitung, von einer Zeitung in... Ich glaube, das war's schon. Deswegen ist es halt... mega obvious, dass da irgendwas abgeht. Und die Aktion ist einfach so unnötig. Also sie geben quasi wirklich ein Set raus, es kommt ein Charakter, gibt ihm den nächsten Charakter und der gibt ihm den nächsten Charakter, damit er am Ende beim letzten Charakter landet. Und das ist so unnötig. Warum brauche ich in so einen Betrugsmechanismus noch zwei, drei Leute einzuschalten, damit niemand sieht, dass ein Zettel vorbeigegeben wird? Vor allen Dingen, weil es mir schon fast scheint, dass jeder auf diesem Marktplatz darüber Bescheid weiß. Erstens das und zweitens ist es auch einfach so, weißt du, es wirkt einfach viel fischiger, weil auf einmal hast du halt fünf Interaktionen auf diesem Marktplatz und das heißt, du hast die fünffache Chance aufzufallen, als wenn Person A es einfach den Zettel einfach an Person E weiterreicht und das war's dann, aber die machen halt diese Scheißzettelwirtschaft, die niemandem was bringt und keiner liest auch den Zettel, die geben den Scheiß einfach nur weiter und was soll das? Es soll wie wahrscheinlich wie eine intelligente Betrugsmasche wirken, aber der Marktplatz damit ist wirklich... Damit niemand nachverfolgen kann, von wem der Zettel eigentlich kommt, so denke ich mal. Ja, aber auf diesem Marktplatz ist nichts los, da sind wirklich nur Leute drin, die in die scheiß Betrugsmasche verwickelt sind. Und halt Michael Biehn, der gerade ankommt und sofort bemerkt, dass da irgendeine Betrugsscheiße vor sich geht, weil das so obvious ist in dem Moment. Ich meine, welche Kassiererin bringt auch eine leere Kaffeetasse mit einem Zettel drin zu einem Kunden, der sich vorhin erst dort hingesetzt hat und anfängt, eine Zeitung zu lesen? Ja, ja und der Zeitungsleser hat natürlich auch so einen Umschlag vor sich her gehabt, wo der Zettel dann reingelandet ist, ne? Und er war auch, glaube ich, gerade in einem Gespräch mit irgendwem, ne? Ignoriere mich, ich lese hier gerade Zeitung, ne? Ich hab hier gerade keinen Zettel reingesteckt oder so. Soll ich auch einen Zettel herbekommen haben? Und jetzt schnell Zeitung zusammenfalten, weglegen und für den nächsten bereitlegen. Hat keiner gesehen. Und jetzt kommt die Masterfrage. Es gibt nur eine einzige Person, die sich so eine geniale Betrugsmasche einfallen lassen kann. Wer ist es, Chef? Es ist... Nicolas Cage! Nicolas Cage! Nicolas Cage hat seinen ersten Auftritt in dem Film und Nicolas Cage sieht weird aus. Nicolas Cage sieht aus wie? Was hattest du gesagt? Das ist erst in einer späteren Szene, wo das Outfit auch noch dazu stimmt. Okay, Aber der ist halt in so bunten Anzügen. Er hat einen mordsmäßigen Schnurrbart. Er hat irgendwie eine Frisur. Pilzkopf wäre schon nicht richtig, aber es geht in die Richtung. So wie die Beatles früher. Das sind Pilzkopffrisuren, Jeff. Ich weiß. Hiermit ein kurzer Schweigemoment für all die guten Joke-Gelegenheiten, die wir in diesem Podcast ermordet haben und zu Grabe tragen mussten, weil Jeff nicht gut auf Gags anspringt. Was soll ich darauf auch sagen? Ich meine, Pilzkopf ist kein Gag. Nicolas Cage! Ja! Er sieht weird aus. Er hat halt ständig eine Sonnenbrille auf und er hat eine unglaublich beschissen aussehende Frisur. Und wir werden noch herausfinden, wieso. Ich will da wirklich nicht spoilern. Und bunte Anzüge, Schnurrbart und er wirkt einfach schmierig. Ich glaube, er hat versucht, schmierig zu wirken. Versucht, okay, kann man gelten lassen, aber er kam definitiv nicht schmierig rüber. Er kam einfach nur... Er kam batshit insane rüber. Er kam ins Zen rüber, okay. Bad Shit, würde ich auch nicht unbedingt sagen. Er versucht, den Protagonist mit einer Waffe... Eddie mit einer Waffe zu bedrohen, ne, indem er sich neben ihm hinsetzt. Das schafft er, überhaupt nicht. Nicolas Cage ist Eddie, Michael Biehn ist Joe. Ach so, ja, Joe. Also er versucht ihn halt mit einer Waffe zu bedrohen, indem er sich neben ihn hinsetzt. Und die Szene wirkt alles andere, aber nicht bedrohlich. Ja. So, und dann können wir auch schon den... Vor allem, weil er auch creepy lacht. Er lacht creepy und weird dabei. Also quasi, als würde ihn anlachen. Hey, du hast herausgefunden, dass ich im Betrügereien stattfinden lasse. Eigentlich müsste ich jetzt erschießen, aber ich find's lustig, dass du gerade meine Betrügereien aufgedeckt hast. Also lass uns mal ein Kartenspiel spielen. Oh ja, Nicolas Cage macht ja Zaubertricks mit Karten, ne? Ja. Und es ist immer derselbe Zaubertrick irgendwie. Ich nehme mal an, er macht irgendwie einen Kartentrick, schustert jemand eine Karte zu und er soll dann raten, welche Karte es ist, und es ist immer der Joker. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass er einen Kartenstapel hat, in dem nur Joker-Karten drin sind. Vermutlich, wir werden es nie herausfinden. Das wäre der billigste Trick ever, aber es passt einfach zu Nicolas Cages Charakter in dem Film. Und ich nehme einen schon mal vorweg. Nicolas Cage, ich habe mittlerweile gut 45 Filme mit ihm gesehen. also bei mir schon einiges zusammenkommt. Ich habe, glaube ich, von keinem Schauspieler so viel gesehen wie von Nicolas Cage am Stück. Und ihr kennt die Zusammenschnitte auf YouTube. Nicolas Cage kann richtig am Rad drehen, wenn er will. Wir haben das schon oft thematisiert. Es gibt nichts Besseres als einen Nicolas Cage, der einfach nur auf der Leinwand ausrastet. Und von allen Nicolas Cage Performances, die ich jemals gesehen habe, ist Deadfall mit Abstand am meisten over the top, weil das ist krasses Overacting in jeder Szene, in der er drin ist. Und es wirkt übertrieben, es wirkt batshit insane. Ich habe Nicolas Cage auch nicht in Vampire's Kiss oder so jemals so erlebt. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil ich glaube, noch ziemlich viele Filme mit Nicolas Cage einfach noch nicht gesehen habe. Ich habe 45 gesehen, du kannst mir glauben, dass da wenig rankommt. Und wir haben ja ziemlich viel Trash von ihm gesehen. Wir haben The Wicker Man gesehen. Na gut, Vampire's Kiss hast du jetzt nicht gesehen, meine ich, aber... Nein. Du weißt, wie Nicolas Cage ist, wenn er auftritt, ja? Ja. Und The Beast. Das hier schlägt wirklich allen den Boden aus, oder? Wie gesagt, ich habe so viele Nicolas Cage-Filme noch nicht gesehen, ne? Vergleich einfach mit den Scheißerfahrungen, die du schon gemacht hast. Du weißt, wie Nicolas Cage ausartet und jetzt siehst du halt ein anderes Ausmaß an Ausartung von Nicolas Cage. Dann würde ich sagen, ja. Ja. Es ist eine gute Performance. So, was möchtest du sagen? Eine gute Performance. Eine gute, ja. Gut ist so ziemlich das... Ich hab's oft gesagt, also ich mache jetzt auch mal Werbung für... Ich war vor kurzer Zeit bei Huninet. Nein, der Huso. Podcast. Ja, der Huso, dieser Huso. Ich war bei Huninet in einem Podcast drin. Das Ganze hieß Cut Cut Cage, könnt ihr auf YouTube suchen. Werden wir wahrscheinlich auch verlinken. Und da haben wir über mehrere Nicolas Cage Filme gesprochen, die wir gesehen haben, die wir schätzen und lieben. Und wir haben ganz klar gesagt, Nicolas Cage, ihr könnt sagen, was ihr wollt, er ist kein schlechter Schauspieler. Nicolas Cage kann seine Sache sehr gut und sehr überzeugend machen. Und Overacting ist auch eine legitime Form der Darstellungskunst. Aber meine Güte, dreht er hier am Rad ab. Nicolas Cage, also sehr gute Performance. Das habe ich schon gesagt, ich würde es nicht gut nennen. Es ist einfach, das ist echt so kacke übertrieben. Och je. Weißt du was? Es war doch gut übertrieben. Wir nehmen hier eine Szene vorweg. Also normalerweise, wenn wir einen Film besprechen und wir bringen Ausschnitte mit, wir nehmen die deutsche Szene mit rein und ihr bekommt auch wahrscheinlich auch die deutsche Fassung von zu hören, aber Nicolas Cage hat einen Ausrasser in diesem Film, der ist so phänomenal. Können wir den bitte kurz auf Englisch einspielen? What am I, a fucking retard man? Am I a fucking retard, huh? I know what this is. Lou trying to stop me up because of his crazy little nephew being around. Well, vive la fucking France, man! Was geht in dem Kerl? Oh mein Gott! Und die Szene wird noch kommen. Ich werde noch exzessiv diese Szene abfeiern. Und das Ding ist, wir haben jetzt den Film wirklich mehrfach gesehen, oder Jeff? Und ja. Wir wussten genau, der Moment, wo die Szene kommt. Wir werden hier sitzen und uns totlachen. Weil man kann den Film an der Stelle definitiv nicht ernst nehmen. Nein, kann man nicht. Ich glaube, das sollte man auch nicht wirklich. Denn immerhin, Nicolas Cage spielt eine Person, die auf Kokain ist, ne? Ja. Ja, auf Kokain ist, so. Und er will halt einen Drogensüchtigen spielen, der total am Ausrasten ist. Und als... Eskalieren. Als Person, die eskalierend ausrastet, wenn man das so korrekt bezeichnen kann, macht er es super. Gibt's nicht zu meckern. Ja, nur das... Hat er gesagt, dass man eskalierende Drogenabhängige nicht ernst nehmen sollte? Wenn sie keine Schauspieler sind. Anyway, okay, wir kommen später noch ausreichend. Ja, machen wir mal in der Handlung weiter. Wie geht's denn jetzt weiter? Also, der Nicolas Cage führt ihn halt zu seinem Onkel, der halt so quasi, ne, den ganzen Betrugsdinger laufen hat in dieser Marktstadt. Und es stellt sich heraus, dass er wird gespielt von James Coburn, der hier in seiner zweiten Rolle ist. Ne? Und ist ja logisch, weil sie ja zwei Brüder sind, ne? Also hat man einfach zweimal denselben Schauspieler genommen. Ich wollte gerade sagen, also es stellt sich heraus, dass dieser Typ, der hinter dieser ganzen Betrugsmasche ist, der Onkel von ihm ist, beziehungsweise der Bruder von seinem Vater halt. Nee, es steckt, glaube ich, schon Nicolas Cage hinter, weil er sich das ausgedacht hat, aber der arbeitet dann halt für den, ne? Für diesen Onkel Lou. Ja. So. Und im Zuge dessen hilft er dann dem Onkel Lou. Ja, also er kommt da rein und er fragt natürlich jetzt nicht, hey, Onkel Lou, was hat's mit dem Kuchen aus sich? Weil ich soll dir den Kuchen wegnehmen. Das passiert nicht. Auf jeden Fall geht Michael Biehn jetzt zu seinem Onkel hin und natürlich steigt er ins Betrugsgeschäft mit ein. Also das ist der Plan, ne? Er kann ja nichts anderes außer betrügen, also kann er direkt bei seinem Onkel mitmachen und sein Vertrauen gewinnen, um herauszufinden, was es mit dem scheiß Kuchen auf sich hat. Und da er sich erstmal in die Szene so einfinden soll, ne, weil es ist ja eine neue Stadt, wahrscheinlich weiß er nicht, was so abgeht, soll Nicolas Cage ihn halt mitnehmen auf so seine täglichen, abendlichen Touren. Ja. Und jetzt kommt das, was du eben meintest. Denn wie stellst du dir einen Betrüger vor, Jeff? Ein Betrüger trägt einen Anzug, ist unauffällig, würde ich sagen. Wobei es zwei Arten von Betrügern gibt. Einmal Betrüger, von denen niemand weiß, dass er ein Betrüger ist. Dann wäre er eher unauffällig. Mhm. Und versucht, seine Gegend zu observieren und so weiter und so fort. Und dann gibt es die andere Art von Betrüger, von dem jeder weiß, dass derjenige ein Betrüger ist. Und der würde dann entsprechend seriös auftreten, mit Anzug vermutlich. Und ich denke bei dem Betrüger immer noch so an den Typen, weißt du, mit Schiebermütze, zerzausten Haaren und Drei-Tage-Bart. Das ist so das Bild von Betrüger, das ich das im wäre, Kopf das wäre, das wäre die Kategorie Hütchenspieler. Ja, yes. Salvatore! Du meinst Gutenberg? Ich glaube, die Schiebermütze kriegen wir auf Gutenberg schwer projiziert. Salvatore, was steht unter dem mittleren Hütchen? Ja, Hütchenspieler ist ein gutes Stichwort, denn Nicolas Cage sieht nicht aus wie ein Betrüger, sondern wie ein 70er-Jahre-Gameshow-Moderator. Was für eine Gameshow hätte er denn moderiert? Geh aufs Ganze. Oder Glücksrad. Glücksrad mit Nicolas Cage wäre awesome geworden. Vor allem, wenn er so overacted wie in dem Film. Ein Vokal! Ich möchte gerne ein A kaufen. Ein A! Sie möchte ein A kaufen! Es ist kein A auf der Tafel zu sehen! Sie haben verloren! Das wäre großartig. Es ist aber leider nicht so gewesen. Nicolas Cage wurde stattdessen einer der besten Schauspieler aller Zeiten. Und... I agree on that. Ja, ich weiß. Thank you, Jeff. That's a great honor. I really appreciate that you enjoy my work. And all I want to say is that there is one important question left to ask that we all should ask ourselves when we watch ourselves in the mirror. And it is, how did it get burned? How did it get burned? Ich vergebe feierlich den ersten nicht regelmäßig stattfindenden Garbage Day Oscar an Nicolas Cage für sein Lebenswerk. Für The Wicker Man. Wieso reden wir über The Wicker Man? Nicolas Cage sieht aus wie ein 70er Jahre Er sieht nicht aus wie ein Betrüger. Er hat einen weißen Anzug an. Weiß mit schwarzem Hemd und goldener Fliege. Ein Schnauzer, eine Sonnenbrille. Und das ist auch die erste Szene, wo er... Natürlich geht er auch nicht einfach so betrügen, ne? Er nimmt seine Perle mit, also ne, die fahren im Cabrio vor, holen die Dame ab. Spoiler, Michael Biehn wird die Dame natürlich knallen. Und nicht Nicolas Cage, obwohl das halt ihr Freund ist und so. Ich kann mal Nicolas Cage nur abweisen. Ja. Vor allem, wenn er so aussieht wie in diesem... Er sieht nicht einmal aus wie Nicolas Cage. Und du siehst an der Stelle auch den ersten Ausraster, weil, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass Nicolas Cage einfach panisch sein Lenkrad anschreit, weil der Wagen nicht anspringt. Ja. Stell dir vor, das machen die Leute bei Carglass, wenn sie mal ein Auto reparieren sollen. Ich kenne ja viele Leute, die hinterm Lenkrad schreien, aber dann sind sie meist mitten im Verkehr und nicht gerade dabei loszufahren. Die waren noch nicht mal dabei loszufahren, er hat den Wagen noch nicht mal gestartet gekriegt. Stell dir mal vor, Nicolas Cage wäre wirklich so in seinem Alltag drauf, dass er einfach rumläuft, im Alltag so ganz normal Scheiß macht und einfach drauf ist wie der echte Gangster. Kategorie. Jetzt geht die scheiß Tür nicht auf! Ich krieg die Tür nicht auf! Warum fährt das Auto nicht, du verdammtes Lenkrad? Kategorie Hassknecht. Ja. Ich will Unreal Tournament spielen! Ja. Lass mal weiter eine Handlung machen. Wie geht's denn danach weiter? Ja, die gehen betrügen. Nein. Doch. Oh. Mit. Es wird uns als genialer Betrugs. Es ist die älteste Masche der Welt. Ja, Nicolas Cage sieht halt so ein bisschen fein aus. Nicolas Cage sieht fucking lächerlich aus, aber es ist halt ein Anzug, darum sieht er etwas feiner aus, ne? Und dann geht er mit seiner Perle in eine Bar und dann sagt sie, oh mein Gott, ich habe hier mein Halsband verloren, das ist total wertvoll und hat Familienerbstück und bla bla bla. Und oh mein Gott, wenn das jemand findet, das gibt $500 Finderlohn. Ja? Mhm. Und die Bardame, die übrigens gespielt wird von Talia Shire in ihrer einzigen Szene in diesem Film, oh, sie war in der Pate, sie war in Rocky und wie konnte sie zu so einer Scheiße absteigen? Okay, okay. Familienbande. Sie hatte eine Filmrolle mit Nicolas Cage zusammen. Das ist immerhin schon mal ein Meilenstein. Ja, die hat Nicolas Cage wahrscheinlich nicht oft genug gesehen auf der Familienfeier der Coppolas oder so. Ne? Ja, auf jeden Fall, ne, wird dieses Armband da verloren. Und die sagen, oh mein Gott, das ist so wertvoll. Wahrscheinlich habe ich es im Restaurant liegen lassen, ne? Aber wenn hier das jemand findet, $500 Finderlohn, ne? Und dann verschwinden sie. Und die Frau ist schon ganz aufgeregt. Oh mein Gott, ich könnte $500 gewinnen, wenn hier was gefunden wird, ne? Und Michael Biehn taucht dann auf. Und sagt, hey, hier, ich habe natürlich hier vor dem Damenklo gerade so ein Armband gefunden, ne? Meinen Sie, das ist irgendwas wert, das gehört jemandem und so weiter. Und sagt, oh ja, ich gebe Ihnen $100 dafür. Und, ne, weil sie halt die 500 € Finderlohn kassieren will, ne? Aber Michael Biehn ist nicht doof. Er nimmt ihr $200 aus der Tasche. Und dann sagt sie ja, weil sie immer noch sich total freut, $300 zu verdienen. Und dann will sie bei Nicolas Cage anrufen, um das Geld einzusacken. Und natürlich ist die Nummer fake. Und sie hat gerade $200 verloren, anstatt 500 zu gewinnen. Wow, sie haben $200 kassiert mit dem ältesten Trick der Welt. Naja, also wenn du das lange genug durchziehst, rechne es mal auf die Stunden hoch. Das ist mehr als der Mindestlohn. Das Ding ist auch, dass Nicolas Cage dann quasi, ne, sich so geil fühlt nach dieser Aktion, dass er quasi immer auch, er ist immer noch mit Michael Biehn unterwegs, ne, und er soll ihm quasi zeigen, wie die ganze Betrugswelt funktioniert und so weiter. Und Michael Biehn sitzt im Auto und wartet quasi auf seinen Einsatz. Nicolas Cage macht einfach mit seiner Freundin rum und ignoriert ihn. Und weißt du noch, wie er seine Freundin genannt hat? Nein. Das ist kein Spaß. Er nennt sie wirklich Mami, während er mit ihr rummacht. Da hat jemand einen Mutterkomplex. Nicolas Cage hat einen leichten Ödipus-Komplex, aber von dem, was wir Nicolas Cage gesehen haben, dieser Koksucht, die uns überrascht gar nichts mehr in diesem Film. Und wie uns noch einiges überraschen wird. Denn sie müssen ja jetzt schon quasi die nächste Betrugsscheiße abziehen, beziehungsweise müssen Geld einsammeln, das noch geschuldet wird, in so einem faschistischen Striplokal. Welcher total scheiße aussieht erstmal. Und? Es ist ein faschistischer Striplokal, was erwartest du? Und ich denke mal, wir können da ruhig mal ein bisschen vorspulen. Er schafft es natürlich, dieses Geld einzutreiben. Ich wollte eigentlich erstmal auf die Faschonutten, Faschostripperinnen eingehen. Kannst du gleich mal, ich will mal eine Sache ansprechen. Du kannst gleich auf die Bar eingehen. Und zwar, er schafft es, das Geld zu holen. Es sind insgesamt 15.000 €, die er eintreiben soll. Dollar, Entschuldigung, ja, $15.000. Kommt zurück in den Wagen zu Nicolas Cage und hat, ich glaube, es waren nur 4 oder 5 Scheine in der Hand und hat gesagt, hier, das sind die $15.000. Da macht man sich hier der Regie überhaupt keine Gedanken darüber, dass es irgendwie mal realistisch aussehen soll, $15.000 in der Hand zu haben. Man packt den einfach ein paar 1-Dollar-Scheine in die Hand und sagt, das sind jetzt 15.000. Das erinnert mich an den 3-Millionen-Dollar-Schein aus den Simpsons in der Folge mit Fidel Castro. Ich glaube, es sind 3 Trillionen. Ja, genau, stimmt. Nee, die 1-Trillion-Dollar-Note, das war's. Ja, weil die müssen, das müsste so quasi $3.000-Scheine gewesen sein, die er da Es gibt keine 3000, oder? Gibt es 3000 Dollar Scheine? Nein, maximal 1000, aber da bin ich mir auch gar nicht sicher. Aber... Ja, so, du wolltest zu den faschisten Nutten. Stripperinnen, es sind keine Nutten. Das sind anständige Tänzerinnen. Unanständige Tänzerinnen. Sie verkaufen ihren Körper nicht, sie zeigen ihn nur. Ach du meine Güte, du hast eine Nutte getötet? Ein Callgirl, die... Nein, Sir, Callgirl. Wenn sie tot sind, sind das einfach nur Nutten. Okay, erzähl. Ja, die hatten halt so eine Sado-Uniform an. Der Laden sah halt mega uneinladend aus. Weißt du, du hörst erst richtig laute Rockmusik im Hintergrund. Es ist nicht mal so Klischee-Rockmusik. Also, ne, meistens, wenn es eine Stripclub-Szene gibt in einem Film, hörst du quasi Klassiker des Hair-Metal im Hintergrund laufen. Also irgendwas von Quiet Riot oder so. Und, aber natürlich hatte Deadfall nicht die Rechte für. Also hörst du einen mega beschissenen Rocksong im Hintergrund. Und alles ist halt auf so mega hart getrimmt. Also, es sieht mehr nach einem Fetischladen aus, als nach quasi, ne, der kleinen heruntergekommenen Strip-Spelunke. Naja, wem es gefällt. Und weißt du, was die ersten Worte sind, die fallen, sobald Michael Biehn den Laden betritt? Klasse Laden! Yeah! Fascho-Fetisch! Weißt du, was geil wäre, wenn der Laden nicht von diesem dicken Schwarzen betrieben worden wäre, sondern von unserem indischen Hotel Hitler? Das wäre awesome gewesen. Es muss doch irgendwo ein Hitler-Strip-Lokal geben, oder? Wo die Damen noch richtig in Nazi-Uniform auf der Bühne tanzen. Letztes Mal, glaube ich, Kentucky Fried Hitler war das, ne? Ja. Oh ja, jetzt können wir Gags aus der letzten Ausgabe neu aufwärmen. Ja. Die übrigens, der Hitler, ne, der ist mir nicht ganz koscher. Der Witz ist alt. Genau wie James Coburn. Der ist alt. So, wie geht es weiter? Haben wir nicht ein Publikum für Fake-Lacher eingestellt? Danke. So, wie geht es weiter? Ja, Nicolas Cage koks und hat einen Lachanfall. Nein, wirklich. Es ist ein... Wir sparen uns das Beste auf. Aber ihr habt ja eben schon den Soundschnips gehört. Ich könnte euch jetzt hier den Lachanfall zeigen. Und es wäre mega weird. Und alle würden lachen und würden sich denken, oh mein Gott, was geht Nicolas Cage? Aber ihr habt schon den Soundschnips eben gehört. Und es ist einfach untoppbar. Von daher lassen wir es. Wichtig ist nämlich, dass Nicolas Cage beschattet wird. Aus einem Auto heraus. Und zwar von Fidel Castro. Wir reden schon wieder über Fidel Castro. Was für ein Zufall. Aber es ist tatsächlich so, der Typ, der in dem Auto drin sieht so aus wie Fidel Castro. Ja, ja, weil er hat halt so eine grüne Mütze auf und diese flauschigen grauen Backen sieht wirklich aus wie El Comandante. Der quasi dann im Auto sitzt und Game Show Nicolas Cage ausspioniert. Und ihr euch fragt, nein, der Bart ist nicht echt, aber dazu später. So, ich glaube, ab hier beginnen dann auch die Szenen, die uns sehr in Erinnerung geblieben sind, die uns schon fast mehr amüsiert haben als der eigentliche Film. Du meinst den Cage-Ausraster? Nein, die fliegende Mikrofon. Das dauert noch ein bisschen. Dauert noch? Dauert noch, aber okay, wenn du schon ansprichst, können wir was sagen. Wir haben schon am Anfang gesagt, dass dieser Film technisch eine Katastrophe ist und wir haben direkt am Anfang nicht drauf geachtet, also sieht man es wahrscheinlich hier schon, das Ding ist halt, alle 2 Minuten ragt ein Mikro von der Decke. Besonders ab der Mitte und dann gegen Ende hin. Und ja, es gibt tatsächlich Szenen, James Coburn soll ja eigentlich, ne, weil er ja der Böse ist und sowas, soll ja total diepe Dialoge und Monologe führen und er sagt dann etwas, ah ja, das wird jetzt die große Kuh, bla bla bla. Und du siehst einfach, wie so ein riesiges Mikro ihm vor der Stirn hängt. Das ist kein Witz. Und das geht tatsächlich nicht nur über Sekunden so lang, sondern über Minuten, über verschiedene Schnitte in mehreren Szenen. Ja, ja, so eine Szene, die wird ja mehrfach gedreht vor allem. Ne? Weil sie müssen ja verschiedene Blickwinkel einnehmen, die werden wahrscheinlich kaum mehr als eine Kamera benutzt haben. Und es gibt ja immer verschiedene Takes und sowas. Und ich weiß nicht, ob der Mikromann von denen Parkinson hatte, aber auf jeden Fall siehst du immer wieder das scheiß Mikro. Oder ob der Kameramann blind war, ob der Regisseur vielleicht blind war, oder ob der Typ im Schnitt vielleicht blind war. Diese Aufnahmen müssen durch so viele Hände gegangen sein, bevor sie abgesegnet worden sind. Es gab einen Kameramann, der hätte das im Bild haben müssen. Es gab jemanden, der hat den Scheiß geschnitten. Es gab einen Regisseur. Es gab wahrscheinlich eine Marketingabteilung oder so weiter, die den Scheiß nochmal durchgehen musste für Trailermaterial. Und niemand merkt, dass in jeder zweiten Szene ein fucking Mikro von der Decke hängt. Vielleicht ist es als Bonus mit inbegriffen. Deadpool, der Film ist so scheiße, aber wir haben Mikrofone. Echt? Leute, wenn ihr jemals Deadpool guckt, ich rate von ab übrigens, ich sag's jetzt schon, aber wenn ihr Deadpool guckt und ihr wollt ein Trinkspiel machen, trinkt jedes Mal, wenn ihr irgendwas im Bild seht, was nicht im Bild sein sollte, sprich, entweder eine Tonangel oder ein Mikro oder ein Scheinwerfer. Trinkt euer Glas leer, wenn alle drei im Bild sind. Subtle Hint, solche Szenen gibt es auch. Man sieht, dass sie in einer Lagerhalle gefilmt haben. Wir hätten ein Zimmer aufgebaut gehabt, wo oben ein Teil der Decke war und die andere Hälfte des Zimmers war oben hin offen, damit man die Kamera runterschwenken konnte. Ja. Und genau das hat man gesehen. Man hat das Gerüst gesehen, wo das Zimmer aufgebaut war und man hat Scheinwerfer an diesem Gerüst gesehen. Und das Mikro. Du siehst alles, vor allem du siehst, wie billig das Set ist, weil alles halt innerhalb einer Lagerhalle aufgebaut worden ist. Und am Ende, ich habe ja schon gesagt, es kommt viel Markt vor. Und du hast am Ende vor allem eine sehr entscheidende Szene, da findet eine weitere Übergabe auf einem Marktplatz statt. Und du siehst einfach, dass die ganze Scheiße überdacht ist und dass das in einem ganz muffigen Lagerhaus gedreht worden ist und nicht auf einem echten Marktplatz. Und dort hast du schon fast 15 bis 20 Sekunden ein einziger Schnitt, wo permanent die Kamera 3 cm runterhängt. Ja, du siehst echt die Angel mit drin. Also, und wenn du denkst, okay, wir haben jetzt eine Einstellung gewählt, wo du sie nicht siehst, dann gleitet das Mikro irgendwie trotzdem noch ins Bild. Als wollte der Mikromann sich unbedingt in den Film mit einbringen. Like, als wir da stehen und sagen, boah Leute, ich baue jetzt so viel Scheiße, ihr könnt mich nicht aus diesem Film cutten, egal wie sehr ich es euch vornimmt. Das ist meine Show. An diesem Set bin ich der Star und nicht diese doofe Nanette Manoir. So, wie sieht es denn mit der Handlung noch weiter aus, falls es da noch irgendwie einen Anflug von Handlung gibt? Ja, es gibt ja den Kuchen. Nein! Er ist ja auf der Jagd in diesem Kuchen und irgendwann bricht er dann auch bei Onkel Lou ein, weil er denkt ja, gut, wenn ich Hinweise suchen will, sollte ich vielleicht in das Büro meines Onkels einbrechen, denn wenn ich mit Nicolas Cage rumhänge, der irgendwie ziemlich erspasst ist in diesem Film, werde ich wahrscheinlich nicht an den Kuchen kommen. Und das Ganze wird halt so metaphorisch aufgebaut, ne? Also du hast ja eine gewisse Vorstellung vom Kuchen. Ja. Du denkst halt, ne, bring den Kuchen zurück. Also als würde er da was total Diebes und so weiter suchen. Und das ist wirklich die lausigste Kuchenmetaphorik seit MacArthur Park. Auch er findet nicht den Kuchen, aber er findet Tickets nach Tahiti in der Schublade. Erinnerst du dich noch an die Szene? Ja, ja. Und er geht da wirklich so, er macht die Schublade und sagt, Tickets nach Tahiti. Was hat er nur vor? Oh, was könnte er vorhaben? Nach fucking Tahiti fliegen. One way. Wer braucht einen fucking Grund, um nach Tahiti zu fliegen? Wenn ich mir Tahiti-Tickets leisten könnte, würde ich auch nach Tahiti fliegen. Like, wir würden jetzt Garbage Day in Tahiti drehen. Müssen wir. Das sind unsere zukünftigen Geschäftspartner. Wir machen Geschäfte mit Tahiti? Ja. Wir haben sogar eine Briefkastenfirma. Das sollten wir nicht in einer Ausgabe zugeben, Jeff. Das ist Satire. Ach so. Geht schon in Ordnung. Ach so. Also wenn wir sagen, dass es Satire ist, dann ist es kein Geständnis, weil es eben halt Satire ist, obwohl es wahr ist, sein könnte. Ich habe natürlich auch keine Drogengeschäfte am Laufen oder so. Nein, absolut nicht. Nein. Nicht ist es nicht ironisch, dass wir in einem Film über Drogen und Betrügereien reden und dabei selbst Drogen und Betrügereien am Laufen haben? Total. Also ich bin jetzt total high gerade. Was? Nimm einen Schluck, du wärst schon wieder nüchtern. Ich trinke keinen Alkohol, ich kokse nur. Hätte ich jetzt auch gesagt. Illegale Tipps in unserem bald erscheinenden Podcast Geldwäsche Day. Ich weise nochmal herzlich auf das Buch von Jennifer Lotzo hin. Wie nehme ich richtig Drogen? Auf jeden Fall, er findet halt nur diese Tahiti-Tickets und er kann nicht viel mit anfangen. Und also macht er das einzig Logische, was man in dieser Situation macht, wenn man frustriert, nicht wirklich das findet, was man sucht. Er nagelt Nicolas Cages Freundin. Ja. Ich meine, das ist doch völlig in Ordnung. Die hatten bislang keine große Chemie. Sie sagt nur, weißt du, ich schlafe nicht mit Eddie. Und mit dir würde ich es sofort tun. Sie hat eine legitime Beziehung mit Nicolas Cage. Und sie schläft nicht mit ihm, okay. Aber es wird dann so halt, als hätte sie ihre Prinzipien. Und dann kommt einfach so Michael Biehn daher und sagt, okay, ich werde nicht mit Nicolas Cage, der seine ganze Karriere noch vor sich hat, schlafen. Aber Michael Biehn, den nehme ich sofort noch in derselben Nacht. Und schwerster Fehler aller Zeiten. Diese Sexszene ist auch einfach scheiße. Findest du? Ja. Also wer Vanilla mag, der wird das daran sicherlich seinen Gefallen haben. Also wirklich, die langweiligen Sexszenen in Tampon Tango haben mir eher zugesagt als der Scheiß hier. Weil Michael Biehn, Nanki hat und beide geben halt unglaublich seltsame Laute von sich. Sie klingen wie Asthmatiker. Ich habe denen die ganze Zeit beim Atmen und Schnaufen zugehört und es klang wie Darth Vader ohne Maske. Ja, also so würdest du diese Atemgeräusche ohne die Maske hören. Hast du gesagt, ja, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Bekommst du Bronchitis-Anfälle beim Sex? Seriously? Nein. Da hat echt nur noch. Wenn es denen gefällt? Ich hätte den Arzt mit Stethoskop daneben gestellt. Und es wäre wahrscheinlich noch blöderer Fetisch-Scheiß gewesen als in dem Stripclub, in dem sie vorher waren. Ja, komm, wenn es denen gefällt, dann lass sie doch. Und auch die Freundin heißt Diane. Sie heißt Diane. Es ist eigentlich nicht relevant, aber sie heißt Diane. Und sie sieht auch weird aus. Ist dir das aufgefallen, dass jede Frau seltsame Nippel hat in diesem Film? Ich gucke nicht auf die Nippel, ich bin vergeben. Sie sehen nicht aus wie normale menschliche, weibliche Nippel. Es gibt normale menschliche, weibliche Nippel. Sie sehen seltsam aus. Und Diane hat auch voll die rosa Haut. Also sie ist wirklich rosa vom Hautton her. Und ich weiß nicht, ob es an der crappy Beleuchtung lag. Das kann gut sein, aber sie sah sehr unecht aus. Einfach weil das kein natürlicher Hautton war, fand ich. Sie sah ein bisschen aus wie Schweinchen Babe. Nur halt komisch tönend und mit Nippel. Und nackt. Okay. Wie geht's weiter? Ich distanziere mich hiermit eindeutig von sexuellen Akten mit Hausschweinen und Sodomie. Und es tut mir furchtbar leid, wenn ich eure Kindheit gerade zerstört habe. Moment, wie war das nochmal mit Sensorium, der Film? Was denn los? Jeff, wir sprechen nicht über diesen Film. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall, Cage kommt jetzt nach Hause. Er ertappt sie nicht, aber er kriegt jetzt den Ausraster, den wir eben gehört haben. Und Vive la fucking France! Michael Biehn hat gerade mit seiner Freundin gefickt. Was ist der Grund, warum Nicolas Cage gerade den Ausraster hat? Er ist fast getötet worden. Er war vorher im Stripclub. Das ist das eigentlich Wichtige. Und er muss sich dann halt anhören, wie Michael Biehn die bessere Arbeit immer geleistet hat. Und er hat halt Angst, bei Onkel Lou verdrängt zu werden durch seinen Neffen. Und ins Abseits zu geraten. Und dann findet er auch noch eine Zigarre in dem Zimmer von Diane und wer raucht Zigarren? Onkel Lou. Also kommt er jetzt erstens zu der Handlung, dass Onkel Lou ihn unbedingt absägen will, weil er Michael Biehn jetzt bevorzugt. Wahrscheinlich versucht er auch ihn umzulegen, weil er ist ja vorher kurz angegriffen worden in der im Fascho-Stripclub. Und andererseits scheint Onkel Lou auch noch seine Freundin zu ficken und dann ergibt sich so ein Bild und er rastet einfach raus. Und die deutsche Version ist nicht annähernd so schön wie die im Originalton. Wie kommt der auf Vive la fucking France? Wo ist der Bezug zu Frankreich oder zur französischen Revolution? Hey komm, ich mag Frankreich, ja? Ich hab die Szene gefeiert, weil Frankreich. Verstehst du? Ja, aber Das ist kein normaler Satz, mit dem du einen Rant beendest. Ich habe eben hier über den Mikromann gerantet und ich habe nicht hinterher gerufen, Vive la fucking France, man! Das hat keinen Sinn. Ich glaube, das sollte ich als SMS-Klingelton machen. Jemand schreibt mich an, SMS, Vive la fucking France, man! Wolltest du nicht meine Michael Jackson-Imitation als SMS-Klingelton? Stimmt, das auch noch. Ich habe so viele. Ich mach jede Ausgabe ein neuer SMS-Klingelton. Ja, ich mach das personenbezogen. Wenn du. Holt euch jetzt das Jeff Tischer Jamba Sparpaket. Du kriegst es nicht. Mit dem lila Jamba Hippo. Mit dem lila Jamba Hippo? Würdest du dich nicht mehr an den lila Jamba Hippo? Nein. Nein. Und den Crazy Frog kennst du noch? Ja. Let's do the Crazy Frog. Es ist eigentlich Axel F. Axel F. war gut. Ja, aber nicht in der Crazy Frog Version. Dann hätten wir das auch geklärt. Kommen wir ja, hier kommt noch, glaube ich, irgendwann das erste Mikro runter, weil nachdem er diese Ausrasse hat, beschließt Nicolas Cage, Onkel Lou zu stellen. Und er geht zu ihm hin und bedroht. Und das ist wirklich etwas, das müssen wir abspielen. Weil er sucht ihn auf in seinem Büro und Onkel Lou ist da so Tage chillen. Er sagt, hey Harry, was geht ab? Was machen wir hier? Und er macht erstmal in so seiner total kranken Art den Kartentrick. Können wir reinhören? Ja. Beschissene Welt, in der wir hier leben. Hab ich recht? Eddie, verdammt nochmal, was soll das? Du dreckiger, abgewichster, kleiner, verschissener, verfickter, verpisster, mickriger, verhurter, seniler, vollgepisster Fickschwanz! Was zum Teufel ist denn in dich gefahren? Was soll das Theater? Oh, was zum Teufel ist denn in dich gefahren? Was soll das Theater? Das klingt wirklich gut. Dazu dein Pokerface, wie ein verschissenes Denkmal. Los, zieh eine Karte! Verdammt nochmal, was soll das? Was hast du? Mann, zieh sofort eine Karte! Eddie, also ich staune, was ist denn bloß in dich gefahren? Siehst du, in ein paar Tagen werden wir beide eine Menge Geld machen. Also ich... Eddie, mach jetzt keinen Blödsinn. Leg die Knarre weg, los. Zeig den Joker her. Ach Quatsch, leg einfach die Knarre weg. Zeig endlich den verschissenen Joker, Lou. Oh, scheiße, Halleluja, Mann. Der Joker ist der Macher. Da wäre noch eine Frage, mein Freund. Haben Sie je bei blassem Mondlicht mit dem Teufel getanzt? Manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen und Nicolas Cage gehört in diesem Film definitiv dazu. Denn der Ausraster geht so weiter. Mein Lieblingsmoment ist tatsächlich, wenn Onkel Lou sagt, was? Ich hab gar nicht vor, dich aus dem Geschäft zu drängen. Und Nicolas Cage sagt einfach nur so in einer total irren Stimme. Das kann man auch im Deutschen so machen. Bullshit! Bullshit! Das ist die krankste Szene ever. Es gibt einen Bullshit-Song von Nicolas Cage in diesem Film. Das sollte ohne Scheiß jemand remixen. Vielleicht hatte das ja schon. Bullshit, Bullshit. Holt euch den lila Jamba Cage auf euer Handy. Mit dem Nummer 1 ist Bullshit. Ich bräuchte echt so ein Nicolas Cage Klingeltonpaket. Ich rufe jemand an. Not the bees! Oh, my eyes! Dun, dun, dun, dun. Step away from the body. Und Michael Biehn platzt in die Szene rein und er muss natürlich Onkel Lou verteidigen und es kommt zum Handgemenge mit Cage. Und jetzt kommt die traurigste Szene des ganzen Films. In the arms of an angel. Ich muss leider mitteilen, Nicolas Cage stirbt in dieser Szene. Time to say goodbye. Zuerst das Toupet abgerissen. Ja, Kopf. Ich hab. Mach weiter. Nicolas Cage hat ein fucking Toupet. Oh. Nein, ich meinte mit der Musik. Oh, ich soll weiter singen? Ja. Du möchtest das mit dem Toupet sagen? Okay. Nein. Was kann man noch. Mach mal weiter. Was kann man noch auf Trauermärschen spielen? Okay. Always. Ich hab's. Ja, okay. You can dance if you want to. You can leave your friends behind. Nicolas Cage wird das Toupet zuerst runtergerissen. If they don't dance, and there are no friends. Und dann, in aller Brutalität. Und, ach, weiter. Take on. Taker, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Und dann wurde Nicolas Cage das Gesicht in die Fritteuse reingedrückt. Und er verließ uns. Ich kann nicht mehr. Okay, na, das was du sagen wolltest. Reiter hoch, Reiter hey, Reiter immer weiter. Okay, was wolltest du wegen dem Toupet sagen? Ja, Nicolas Cage hat ein fucking Toupet und das erklärt auch, warum die Frisur so scheiße weird bei ihm aussieht. Weil ohne Scheiß, Nicolas Cage hat normalerweise auch so schon kranke Haare und er trägt eine Bald Cape drüber, also tatsächlich eine künstliche Glatze und dann dieses fucking Toupet, das ihm runterhängt. Und wir haben schon gesagt, dass Nicolas Cage mega seltsam aussah mit der scheiß Frisur. Und wenn du ihn siehst mit so einer fucking Halbglatz. Also 93 Nicolas Cage war wirklich am Anfang seiner Karriere. War da noch keine 30, oder? Das weiß ich nicht. Doch, in 63 ist er geboren worden. Müsste er so gerade 30 gewesen sein, glaube ich. Ja, okay. Also ich glaube, der ist dran. Egal. Also so um die 30 auf alle Fälle. Auf jeden Fall, das ist kein Halbglatzenalter. Sorry, Huli. Bei Juli jetzt auch eine Vollglatze. Keine Halbglatze. Im Podcast Huli. Ohne Huli? Nein, wir müssen in jedem Podcast Huli nicht erwähnen. Steht im Vertrag. Ja. Wir haben eine Partnerschaft mit Huli nicht. Erster Tahitianer. An dieser Stelle übrigens auch Werbung für Sahne-Kefir. Sahne-Kefir. Nein, 250 Gramm. Ja, so, pappelt in der Handlung weiter fort. Guten Tag, ich habe einen Box heute einen Joghurt. Gib einfach bei YouTube Huli den Sahne-Kefir ein, dann später. Huli, du bist bester Mann in aller Ewigkeit. Ja, auf jeden Fall, Nicolas Cage bekommt seine Glatze in die Fritteuse. Nicolas Cage wird ohne Scheiß die Fresse wegfrittieren. Das ist fucking Dashboard. So, jetzt haben wir allerdings noch, jetzt haben wir noch zwei Szenen, die wir eigentlich besprechen müssen. Wir haben sogar einige mehr noch. Aber ich weiß schon, auf jeden Fall, ne, nachdem er Nicolas Cage beseitigt hat, kann ihm James Coburn auch erzählen, was er mit dem Buchen auf sich hat. Da ist ein Ring drin. Ein Ring für ja, es ist ein echter Kuchen. Nein, es ist kein essbarer Kuchen, sondern ein gebastelter Kuchen. Ein Holzkuchen, ja. Genau. Und in diesem Holzkuchen drin ist ein Ring. Und dieser Ring war ursprünglich für die Mutter von dem Lou. Wie Quatsch. Nicht, oh, darf ich dich was fragen? Ja, ich habe es alles durcheinander gebracht. Entschuldigung. Nein, darf ich dich was fragen? Ja. Wenn es ein Holzkuchen ist, war es dann früher mal ein Baumkuchen? Ich weiß es nicht. Ich kenne jemanden, der sich damit auskennt. Baumkuchen ist der geilste Scheiß ever. Wenn wir echte Fans da hätten, die würden uns Baumkuchen schicken. Oh. Wir müssen ein Kuchenpostfach. Mein Herz tut weh. Ja, da ist auf jeden Fall ein Ring drin, der Kuchen war als Liebesbeweis da, weil es sich herausgestellt hat, dass James Coburn, die ja Brüder sind, dieselbe Frau geliebt haben und der schon tot ist, hatte sie bekommen und Onkel Lou wollte sie immer haben, hat ihr extra einen Hochzeitsring gekauft und shit und sie konnte sich wahrscheinlich für keinen von beiden entscheiden, weil sie beide gleich aussehen. Oh shit, Sherlock. Wen werde ich wohl heiraten und ficken? James Coburn oder James Coburn? Wer eine Münze? Welche Auswahl? Kopf für James Coburn, Zahl für James Coburn. Das ist auch eine Szene, wo das Mikro, ich glaube sogar zweimal in derselben Szene, das sind wirklich, du siehst, dass dann eine Anstellung ist, da gab's, das ist schon wieder neu gedreht worden und das Mikro ist trotzdem zweimal in derselben Szene zu sehen, das ist unfucking believable. Auf jeden Fall muss jetzt natürlich der letzte große Coup stattfinden, ne? Na, du hast noch eine Szene vergessen. Vor dem letzten großen Coup. Das gehört dazu, das ist ja Teil des Plans. Okay, gut, okay. Weil die wollen jetzt einen Diamantensammler aufs Kreuz legen. Ja. Und um sich an ihn ranzutasten, muss ja nein. Er war nicht mit ihm verwandt, oder? Das war einfach nur jemand, der für ihn gearbeitet hat. Das weiß ich nicht, das interessiert mich auch gar nicht. Bei dieser schlechten Handlung interessiert mich das nicht. Auf jeden Fall, sie müssen zu Charlie Sheen. Und Charlie Sheen, hey! Und Charlie Sheen ist nicht nur Billard begeistert, Charlie Sheen ist der beste Billardspieler aller Zeiten. Ich glaube... Es sei denn, wenn jemand niest, dann ist er nicht der beste Billardspieler. Kommen wir dazu. Auf jeden Fall, er wird tatsächlich so als dieser Virtuose des Billard dargestellt. Als der Teufel am Kühl. Und er sieht auch sehr teuflisch aus. Charlie Sheen sieht auch fucking... Wieso sieht in diesem Film jeder so weird aus? Weißt du, Nicolas Cage... Charlie Sheen hat echt so einen Teufelsbart und so nach hinten gegelte Haare und so ein Paillettenjackett an. Kleidet sich so ein... Ich spiele nicht oft Billard, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kleidung cool kommt. Er hat einen coolen Handschuh an. Das musst du lassen. Ja, er hatte so einen Jesus Quintana Handschuh, ne? Weißt du, mit lackierten Fingernägeln und so weiter, ne? Wie so ein richtiger Po. Und Charlie Sheen hat einen Handlanger namens Sausage. Und Bacon and Sausage. Wer nennt seinen... Hey, du Würstchen, komm mal her! Wenn ich einen Sohn bekommen müsste, mein Nachname wäre Sausage, ich würde den Nachnamen vorher ändern, weil du kannst niemanden mit dem Nachnamen Sausage auf die Schule schicken. Und das Ding ist, es ist wahrscheinlich ein Spitzname von ihm gewesen, aber es ist einfach mal der unwurstigste Typ ever. Das war ein großer Schlangertyp, Brille und Halbglatze und so sieht keine Wurst aus. Du musst ihn ja auch nicht immer nach seinem Namen beurteilen. Also ich bitte dich. Wenn Nicolas Cage nach seinem Namen beurteilt hättest, dann hättest du vermutlich eher gedacht, dass er im Knast säße. Ich hätte eher gedacht, dass er Teil von Ed, Edd n Eddy ist. Ha, Kinderserienreferenzen, die... Ich habe Edd n Eddy nie geguckt, von daher vergessen wir das. So. Also sie locken ihn auf alle Fälle an? Ja, ne? Also der muss da hingehen und ihm Billard spielen, damit der Schulden bei ihm macht. Das ist Teil des genialen Plans. Genau, absichtlich verlieren, dann soll die Uhr in Zahlung genommen werden, wo richtig echte, gute Diamanten drauf sind. Aber sie spielen nicht Billard. Sie spielen auch nicht Pool oder Snooker, sie spielen Corsair. Oh, c'est français, n'est-ce pas? Das ist mega fancy, denn Charlie Sheen spielt einfach nicht normal Billard mit 8 Kugeln und shit. Nein, er spielt Corsair. Und magst du Corsair erklären? Ja, Corsair ist, es sind 3 Bälle auf dem Feld. Eine weiße, eine rote, eine blaue, eine gelbe. Ja. Und die weiße muss gespielt werden. Und diese weiße Kugel muss beide andere Kugeln bei einem einzigen Stoß berühren. Richtig. Schafft man es, ist man noch einmal dran. Schafft man es nicht, ist der Gegner dran. Also schaffst du, bekommst du einen Punkt. Und darf's nochmal. Richtig. Und die machen es so, dass sie per Punkt spielen. Also es werden $1,000 für jeden Punkt fällig. Genau, bis maximal 25 Punkte. Ja, und Charlie Sheen hat eine Siegesstrecke. Er darf anfangen und schafft tatsächlich die 24. Und er hätte die 25 sofort geschafft, aber sein Diener Sausage muss niesen. Und deshalb. Und dann. Deshalb haut er den Kühe zu. Das war der eleganteste Fail aller Zeiten. Der Diener niest, aber es kam mir so vor, als hätte Charlie Sheen nachher absichtlich die Scheiße gebaut, weißt du, um seinem Gegner eine Chance zu lassen. Weil das war nicht unmittelbar. Charlie Sheen auch so irritiert aufgeguckt und dann hat er den Ball versemmelt. Hachi! Schieße ich jetzt oder nicht? Oh, und es war nicht mal wirklich versemmelt, er hat nur ganz leicht die Kugel angestoßen. Und das muss ja auch. Also der Kö muss die Kugel berührt haben, ansonsten ist da kein Schuss. Ja, daneben das ist klar, aber einfach, dass er nicht einfach so drauf losgehauen hat und einfach nicht getroffen hat, sondern einfach, dass er nur ganz leicht anschließend die Kugel sich kommen bewegt. Du hast mich noch nie Billiard-Spiel gesehen, wenn ich aber daneben haue, er rotiert die Kugel auf der Stelle, dann bewegt sie sich auch nur ganz wenig. Auf jeden Fall, das Ding ist, Charlie Sheen ist auch ein Phänomen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in diesem Podcast mal die Möglichkeit haben, über Charlie Sheen zu reden. Charlie Sheen, das Thema ist auch so 2012, aber wenn wir da seine Interviews und so weiter noch in Erinnerung haben. Wir mögen Charlie Sheen. Das Ding ist, er spielt halt Pool. Nein, er spielt Corsair. Und oh, c'est français, n'est-ce pas? Er redet aber über Billard irgendwie. Und was für ein geiles Spiel das ist. Das ist nicht französisch. Nein, das ist ja, er redet ja erstmal über Mark Twain. Auf jeden Fall, 5 Minuten lang sieht man Charlie Sheen nur beim Billardspielen zu, wie er irgendwas erzählt, was null für die Handlung beiträgt. Und ich glaube, sie haben tatsächlich einfach, ich glaube, die Szene war nicht gescriptet. Die haben gesagt, ey Charlie, du musst jetzt voll elegant Billard spielen, laber einfach 5 Minuten arrogante Scheiße und wir filmen dich dabei. Und er hat dann gesagt, oh ja, ich muss ja Billard spielen, also lese ich mir vorher einen Wikipedia-Artikel über, es war 93, da gab es kein Wikipedia. Ich gehe vorher in die Bücherei und Bücherei für all die Leute, die jetzt uns in ein paar Jahren zuhören. Bücherei war früher ein Gebäude, wo Bücher drin waren und wo man sich sein Wissen nachlesen konnte. Und da musste man hingehen, selbst wenn es schneit und stürmt, weil die Wikipedia damals noch gar nicht existiert. Ich stelle mir echt vor, wie Charlie Sheen in der Bücherei steht und sagt, ich brauche 5-6 Bücher über Billard für einen Film, auf den ich mich vorbereiten muss, wo ich in nur einer einzigen Szene vorkomme, aber ich spiele dort Billard. Gut, also und wir müssen auch sagen, dass sehr smoother Jazz im Hintergrund spielt dabei. Ja. Also ne, um diese Smoothness und Eleganz von Charlie Sheen zu unterstreichen. Ne? Und die Atmosphäre dort ist perfekt. Das Ding ist, du kannst echt alles sagen und wenn du es mit Smooth Jazz unterlegst, klingt es so, als würdest du was mega Intelligentes sagen, als wärst du irgendwie voll gewieft. Können wir das mal machen? Ich meine, wir finden sicherlich eine Smooth Jazz Variante, die wir so benutzen. Ja, Kevin MacLeod wird sicher was haben. Ja, okay, pass auf. Wir beide sitzen hier jetzt und labern über Gott und die Welt. Aber eigentlich über Gott und WL? Aber eigentlich das, was wir dauernd wollen, ist doch einfach nur andere Leute mit unserem Bullshit ein bisschen Spaß ins Leben zu bringen. Ich meine, ist es denn nicht total gut, dass wir anderen Leuten ein Lächeln auf den Lippen zaubern? Ich finde das auch nicht gut, wie Mel Gibson von den Medien behandelt wird. Denn Mel Gibson ist immer einer meiner Lieblingsdarsteller gewesen, ganz ehrlich. Und ich will nicht seine Aussagen verteidigen. Das war Rassismus, ist nicht zu entschuldigen. Und ich glaube schon, dass er ein paar coole Ansichten hat. Aber man muss auch bedenken, dass er seine Fehltritte unter anderem gemacht hat, als er betrunken war, weißt du? Er ist mit seinem Auto gecrashed. Und ich finde, eine Gesellschaft sollte jemanden, der offensichtlich alkoholkrank ist, auch eher helfen, anstatt ihm quasi die Rehabilitierungsmaßnahmen wegzunehmen. Und Mel Gibson arbeitet sehr hart daran, wieder zurück ins Filmgeschäft zu kommen. Und er muss sich halt jetzt mit läppischen Bösewichtrollen in Filmen, die keinen interessieren, zufrieden geben, wie Machete 2 oder Expendables 3. Oh, und hast du Mark Twain gelesen? Mark Twain mit Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Ich wollte gerade ein ernsthaftes Statement über den großen Mel Gibson. Ja, aber pass auf, Mark Twain ist doch ein echt großartiger Schriftsteller. Und niemand schlägt Mark Twain. Und jetzt hören wir an dieser Stelle auf. Und nein, ich muss auch noch ganz ehrlich sagen, viele Leute finden ja immer, dass Michael Keaton der beste Batman gewesen ist. Aber das ist meiner Meinung nach eine sehr nostalgisch verklärte Ansicht, weil er halt der neue, mit dem Burton-Film, der neue Batman war. Aber ich finde, man muss schon sagen, dass Christian Bale eine wesentlich glaubhaftere Rolle hingelegt hat als Batman. Und auch, dass, weißt du, Michael Keaton wirkt nicht wie jemand, der jemanden auf die Fresse hauen kann, und Christian Bale schon eher, aber ich würde auch immer sagen, dass der beste Batman immer Kevin Conroy gewesen ist, der halt in der Animated Series die Rolle des Batman gesprochen hat. Was hältst du davon, Jeff? Ich finde, dass Adam West eigentlich der beste Batman-Schauspieler ist. Some days you just can't get rid of a bomb. Okay, breche das an dieser Stelle einmal ab. Okay, also die Falle ist gelegt, der Deal soll über die Bühne laufen. Also Michael Biehn darf dann auch spielen, weil er ist dran und er schafft es tatsächlich einmal, das Ding zu treffen, aber dann versemmelt er es wieder, also steht es... On purpose, denke ich mal. Am Ende 25-1 und er hat 24.000 Miesen, ne? Ja, genau. Da er die aber nicht bezahlen kann, zeigt er die Uhr, an der Uhr sind echte Diamanten, so ist da Fisch geködert. Ja. Sag ich mal, und die wissen, der hat Diamanten, der hat Connections, dann kaufen wir dem mal ein paar Diamanten ab. Und das Ding ist, ich habe eben schon erwähnt, dass Charlie Sheen eigentlich für jemand anderen arbeitet, der nicht wirklich die Person ist, mit der er in Kontakt treten will, sondern dass er nur so ein Mittelsmann ist mit diesem Billardspiel. Und er wird tatsächlich in ein Hinterzimmer geführt und... Oh mein Gott! Ist Deadfall bislang nicht scheiße genug gewesen? Brauchen wir wirklich noch Blofeld mit den Scherenhänden? Ja, genau. Es ist wirklich so ein Typ, saß er im Rollstuhl? Ich meine, ja. Ja, ich glaube so ein älterer, dicker Typ, der sieht halt aus wie dieser klassische Bond-Bösewicht. Und er hat einfach eine Scherenhand, weißt du, weil er ist ja Diamant-Fan, also kann er mit der Scherenhand die Diamanten begutachten. Das sieht so klischeehaft wie ein Bond-Villain aus. So, und dieser Deal soll dann halt über die Bühne, jetzt kommen wir ja eigentlich zu dem Deal rüber, ja? Erwartest du, dass ich rede, Jeff? Ja! Du musst halt, nein, ich erwarte, dass du stirbst. Achso, nein, ich erwarte, dass du stirbst. Und was soll ich jetzt machen? Du hast meinen James-Bond-Witz kaputt gemacht. Ja. Okay. Yeah. Vielleicht müssen wir in einer anderen Ausgabe mehr über James Bond reden. Ja. Oh, Teaser! Okay. Ich verstehe schon so ein bisschen. Der Typ hat übrigens einen Handlanger namens Pepsi. Ja. Er hat keinen Bruder namens Coke. Ich weiß nicht, ob das Product Placement war oder ob dem einfach kein besserer Name als Pep. Scheiße, wir müssen einem Handlanger einen lächerlichen Namen geben. Wie nennen wir ihn? Oddjob? Nein, gab's schon. Robin? Nein, gab's auch schon. Oh, ich war's. Pepsi! Auf jeden Fall, es ist dann halt dieser Blofeld mit den Scherenhänden. Die Edward mit den Scherenhänden Referenzen drängen sich. Da hast du vorhin gesagt, ey, das ist Edward mit den Scherenhänden. Ja, ja. Weil er hat eine fucking Scherenhand. Warum nehmen wir so viele Filme, wo Leute komische Handschuhe und... Weil wir hatten ja Messerhand-Schakal und jetzt haben wir Blofeld mit den Scherenhänden. Ich habe keine Ahnung, wie der Charakter heißt. Es hat mich nur interessiert. Ich habe ihn Blofeld mit den Scherenhänden getauft. So, und dann kommen wir jetzt zu der Szene rüber, wo der eigentliche Deal vonstatten gehen soll. Die Marktplatzübergabe. Das ist die Marktplatzübergabe. Das ist genauso aufgebaut wie zu Beginn des Films, wo der Vater erschossen worden ist, nämlich jetzt ist der Onkel Lou an der Reihe, den angeblich Verkabelten zu spielen. Und das gibt's gar nicht, ich habe den wieder vergessen. Du siehst halt, dass das Ding wirklich in der Lagerhaushalt und du siehst Scheinwerfer. Ey. Die Tonangel kommt so und Joe heißt der. Joe, danke. Merkt ihr den Namen Joe? Joe. Ja, also, der Joe soll den Onkel Lou dann halt umschießen, damit der Dreck klappt. Kann ich auch erwähnen, dass du 2 bis 3 Mikros hast, allein in dieser Szene, wo die... Ja. Ich glaube, sie setzen natürlich sogar 2 Mikros ein und du siehst beide gleichzeitig im Bild. Oh Gott. Das eine ist tatsächlich so ein klassisches Mikrofon ohne Puschel. Ja. Und das andere ist tatsächlich ein richtig großes Puschel-Mikrofon. Puschel das Eichhorn. Oh. Oh, Nostalgie. Jetzt müssen wir ein bisschen über Puschel nachdenken, unterlegen das Ganze mit Jess. Auf jeden Fall, das Ding ist halt, er muss dann halt wieder... Entschuldigung. Puschel ist so ein niedliches Tierchen. Ich meine, wer mag Puschel bitteschön nicht? Ich habe keine Ahnung, wie es Puschel überhaupt aussieht. Ich habe Puschel das Eichhorn auch nie geguckt. Ich war immer mehr so der Heidi-Gucker. Okay, Heidi. Ich mochte ja auch diese Charakterentwicklung, die Heidi durchmacht, wenn sie erstmal unter die Fittiche von Fräulein Rottenmeier gerät. Weil diese Frankfurt-Episoden waren sehr prägend für sie. Es ist so rührend. Auch die Freundschaft, die sie zu Clara entwickelt. Ey, das klingt ironisch. Das ist nicht... Heidi ist fucking awesome. Ich lasse nichts auf Heidi anbrennen. Okay, so, weiter geht's. Wir sehen Mikrofone, wir sehen Puschel-Mikrofone. Das Ding ist halt, er soll dann halt auf Onkel Lou schießen, aber ne, dann kommen halt Flashbacks, weil er hat ja seinen Vater erschossen. Was, wenn die Knarre nicht stimmt? Hat das überhaupt jemand ausprobiert? Daher schafft er es nicht, ihn zu erschießen und stattdessen erschießt ihn Blofeld mit den Schädeln. Nicht Blofeld, sondern Pepsi, glaube ich sogar. Aber dann fällt er irgendeine Handlanger. Er selbst versucht dann japanisch zu flüchten. Japanisch zu flüchten? Nein. Er versucht dann gar... Handelt! Du hast deine Arme in der Welt! Fuchtet er sich so mit einem Samurai-Schwert raus. Und, der versucht der Onkel Lu zu flüchten. Seppuku! Der Onkel Lu geht dann halt drauf. Ja. Und schade, schade. Die FBI-Typen kommen aber trotzdem, ne? Blabla, der Typ haut ab und Michael Biehn bleibt die mit dem Geld drauf. Die FBI-Typen halt. Ja. So. Und Michael Biehn hat den Koffer. Und dann sieht er aber seine Mutter. Ja, weil die Frau am Grab, die mysteriöse vom Anfang, das ist offenbar seine Mom. Weil, ne, sein Dad hat sie gebankt und, ne. Ja. Die waren ja beide furchtbar in sie verliebt. Und auf jeden Fall meint er sie zu sehen und er rennt ihr hinterher. Weil, ne, gerade wenn eine Riesenschießerei am Laufen war und gerade ist deine zweite väterliche Bezugsfigur gestorben, ne? Ist das erste, wo du denkst, oh, das da könnte meine Mama sein. Schnell mal hinterherlaufen, weil... Du hast nie Avatar gesehen. Nein. So, das ist alles, was ich dazu sage. Wir müssen immer noch The Last Airbender reviewen. Ja, es wird schrecklich. Soon. Das war ein Teaser. Das Ding ist auch, es ist ja so unwahrscheinlich, dass sich zwei Frauen jemals ähnlich kleiden, ne? Vor allem, wenn die Kleidung komplett schwarz ist. Es ist undenkbar, dass eine Frau in komplett schwarz nachts rumläuft. Auf jeden Fall, ne, er rennt hinterher und stellt sich heraus, ha, sein Vater ist gar nicht tot, sondern hat eine Falle gestellt, damit er Onkel Lou umbringt und er seinen Bruder los ist und er dann quasi einen Millionen-Deal macht und die Knete abzieht, die eigentlich Onkel Lou hätte kassieren müssen. Ja. Und dass sein Vater einfach ein Riesenarsch ist, weil er... Er freut sich auch gar nicht, seinen Vater wiederzusehen. Weißt du, am Anfang noch so dieses ganze Drama, nein, mein Vater ist... Nenn mich nicht mehr Sohn. Ja, 5 Minuten vorher halt noch diese Szene, dass er eben nicht auf Onkel Lou schießt, weil er Angst hat, ihn zu erschießen, wie seinen Vater. Auf einmal, ey, du lebst noch, ey, du Assi, ey, das hast du mir jetzt nicht echt angetan, oder? Boah, ich hasse dich jetzt. Wir sehen eine neue Folge von Mitten im Leben. Ah ja, und die Mutter war halt Diane, die er geknallt hat. Ah. Wodurch sich wieder die Ödipus-These ein bisschen reinschleicht. Offenbar wird Diane von jedem geknallt, weil sie irgendwie mütterliche Gefühle in ihr sehen und shit. Ja. Und dann ist der Film vorbei. Nein, nein, du hast was vergessen. Denn die bekommen das Geld, die Handlanger von James Coburn Nummer 1 bekommen das Geld. Wo auch Peter Fonda dabei ist. Also er spielt einen Handlanger namens Pete, er kommt in 2 Szenen vor. Du hast einen hochkarätigen Darsteller und der sagt vielleicht 2 Sätze im ganzen Film. Tja. Auf jeden Fall, anstatt das Geld mit seinem Dad zu teilen, das übrig bleibt, also sie hätten den Löwenanteil bekommen, bedroht er ihm quasi mit der Pistole und sie gehen auf ein Karussell, das da random rumsteht. Es ist ja ein Marktplatz, ne, und du siehst halt die Läden, dahinter sind alle geschlossen, aber da ist ein Karussell, sie schaffen es zufällig, das Karussell einzuschalten, dann gehen sie drauf und dann gibt es halt diesen Showdown im Karussell. Also sie gehen auf das Karussell, sie gehen nicht so drauf im Sinne von... Nein, aber Michael Biehn schießt dann auf seinen Vater. Nein. Diesmal gewissentlich. Aber es stellt sich heraus, dass diesmal wirklich Passpatronen in seinem Revolver waren. Aber das weiß der Zuschauer ja nicht, ne? Er weiß, oh mein Gott, er schießt jetzt auf seinen Dad! Das war, ich hatte dir dann auch gesagt, das war eine Szene, wo überhaupt keine Spannung drin war. Ja. Ne? Also, es wird mit einer Waffe auf jemanden gezielt, dann hat man normalerweise so das Gefühl, oh, Spannung, schießt er jetzt nicht, was wird jetzt noch passieren und so weiter und so fort. Ich saß da, ja, er zielt jetzt mit seiner Waffe auf seinen Vater, super, komm, macht hin, beendet die Szene. James Coburn wird erschossen, aber nicht wirklich, weil es halt Platzpatronen waren. Er lässt vor Schreck den Koffer fallen, das ganze Geld fliegt übers Karussell. Er fällt also auf die Knie, um das ganze Geld einzusammeln und Michael Biehn ist fertig, nachdem er geschossen hat, zündet sich eine Flupe an, sagt, er pfeift auf das Geld und dann geht er weg. Eigentlich und sagt in einem Off-Text, dass er quasi jetzt ein neues, unbefreites Leben anfangen wird. Ein besseres Ende wäre gewesen, wenn das Karussell genau in dem Moment, wo er weggeht, explodiert. Michael Bay präsentiert Deadfall. Bam! Blubber, blubber, Splush! Also ja. Ziemlich alles wäre ein besseres. Was ist das für ein fucking Ende? Er ordnet sein Leben neu, er hasst seinen Vater auf einmal, weil er das getan hat, was er ihm immer beigebracht hat, nämlich wie man clever betrügt. Sein Onkel Lou ist tot, zu dem er eigentlich auch nur einen Bezug hatte, weil er dachte, dass sein Vater tot ist. Und zu dem er auch nur hingegangen ist mit der Intention, ihn abzuzocken und. Ja, wir wissen nicht mehr weiter. Deadfall. Was sagst du zuerst? Ich zuerst. Deadfall war scheiße. Aber Nicolas Cage war spitze. Fans von Nicolas Cage sollten es sich auf alle Fälle antun, auch wenn der Film so scheiße ist, auch wenn... Wir haben eine Sache vergessen zu erwähnen. Es gibt eine Szene, also wir haben viel darüber abgerantet, wie schlecht der Film gedreht ist, aber es gibt eine Szene, da geht die Framerate runter. Ja, genau. Und du siehst tatsächlich eine Szenenmarkierung mitten im Bild, das ist nach der Sexszene von Michael Biehn und seiner Freundin. Und da wird da quasi so ein schwarzer Strich da eingezeichnet, wo eigentlich Michael Biehns Arm sein sollte und nicht andere Körperteile. Das ist sein Arm. Ja. Michael Biehns. Die Framerate geht tatsächlich so runter. Von 24 FPS haben sie nie etwas gehört. Aber kurz. Wir haben den ganzen Film auch im 4:3-Format gesehen. Das so wie ist auch so scheiße. So wie aufgenommen worden ist. So, kurze Zusammenfassung. Fans von Nicolas Cage können sich diesen Film anschauen. Sollten sich den Film vielleicht sogar anschauen, weil der einfach viel zu over-the-top Schauspieler hat. was sicherlich auch gewollt ist. Wenn ihr den Film allerdings nicht wegen Nicolas Cage sehen wollt, sondern weil ihr euch unterhalten wollt, oder weil ihr einfach nichts anderes im Regal habt, tut's nicht. Ich glaube, Masturbation ist viel interessanter, als den Film zu sehen. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Verhältnis zu Masturbation hast. Ich bin liberal. Und dann beschwerst du dich über Tampon Tango. Ja. Tampon Tango war aber auch ein Porno, ja? Das ist nichts im Vergleich zu Masturbation. Du masturbierst also nicht zu Pornos? Nein. Magst du uns mehr von deinem Masturbationsverhalten erzählen, Jeff? Nein. Okay, jetzt masturbiere ich nämlich, und zwar mir einen auf meine eigene Meinung, denn ich widerspreche dir. Nein. Doch. Oh. Ich halte Deadfall für nicht sehenswert und nicht gut. Der Film ist billigst gemacht. Es ist von der Inszenierung her eine absolute Katastrophe. Wirklich, wenn ihr auf Mikros im Bild steht und euch darüber schlapplachen wollt und ein Trinkspiel draus macht, dann ist das vielleicht ganz cool. Aber zu mehr taugt der Film wirklich nicht. Ich gebe zu, Nicolas Cage hat eine super Performance in diesem Film, weil sie so over the top ist. Ich habe es gesagt, das ist wirklich das Abgedrehteste, was ich von ihm jemals gesehen habe. Aber er ist auch relativ kurz in dem Film nur. Also das sind auch nur eine Handvoll Szenen, in denen er drin ist. Und ich würde sagen, sucht auf YouTube eher nach einer Zusammenstellung der Nicolas Cage Ausraster in diesem Film. Und dann seid ihr eigentlich bedient, weil die ganze Scheiße um Michael Biehn ist so doof und langweilig, dass... Nein, ich kann den Film nicht guten Gewissens empfehlen. Und ich würde sagen, ich bewerte ihn mit einer 3 von 10. Und das ist schon extrem wohlwollend meinerseits. Der Film ist nicht wirklich so scheiße, dass er mich anpisst. Dass ich sage, oh mein Gott, warum habe ich meine Zeit verschwendet? Nicolas Cage ist drin, er ist lustig. Wir haben unseren Spaß gehabt mit einigen Stellen in dem Film. Aber Deadfall, ich habe mir die DVD gekauft, ich werde sie ins Regal pfeffern und ich hoffe, dass ich diese DVD nie wieder anrühren muss. Falls es irgendwann mal ein Gabelstier-Fan-Treffen gibt, dann ist das der Film, den wir uns anschauen werden. Wir verlosen Deadfall DVDs. Nein, tun wir nicht. Ich brauche meine Nicolas Cage DVD-Sammlung. Und ja. Du hattest die Filmbewerte nochmal? Ich würde 3,5 geben. Okay. So, das war's von Gabelstier, von unserer Seite aus. Ich würde sagen, ja. Also, ja. Wie gesagt, ich kann hier noch drüber reden. Die Art ist halt auch billig. Es wirkt wirklich wie eine X-Faktor-Folge in Überlänge. Das habe ich am Anfang gesagt. Dazu steht. Da ändert sich im ganzen Film immer nichts. Auch weil es mit diesem Off-Text. Ja. Da fehlt wirklich nur der spooky Mystery-Shit. So. Dann, das war's von Garbage Day. Mein Name ist Jeff Ticher. Ja, an dieser Stelle danke an unser Publikum. Ihr wart großartig, es ist nur eine einzige Person und ich bin froh, dass sie die weite Teile über der Ausgabe den Mund gehalten hat. Wir hassen unsere Fans. Ich mich auch. Können wir jetzt auflösen, wer das war? Nein. Okay. Das interessiert keine Sau. Ist richtig. Denn hier geht es um uns und nicht um unsere Fans. Okay. Fick mich, Fan. Ich fick mich, Fan. Direkt jetzt und hier. Nein, bitte nicht, während wir zusehen können, sondern geh in einen separaten Raum. Auf jeden Fall, nächstes Mal melden wir uns zurück, vielleicht mit einem Gaststar, dass wir eigentlich mal was müssen, wenn wir wirklich mit jemandem Gast kommentieren. Mit einem Gaststar, das muss man da unterschreiben, es ist wirklich ein Star. Nichts Vergleich mit Lord Abaddon. Wer könnte es sein? Welche Person erwähnen wir immer und immer wieder in unseren Ausgaben? Es ist nicht Lord Abaddon. Wir haben Lord Abaddon Vergangenheit, vergiss das niemals. Nein. Ja, damals. Ich kann sagen, es ist nicht Lord Abaddon. Ich kann sagen, mein Bild von Lord Abaddon hat sich über die Jahre geändert. Können wir den Podcast mit Lord Abaddon decken? Nein. Ich bin froh, dass wir auf jeden Fall wieder, dass wir in Hollywood angekommen sind. Und ich glaube, wir werden endlich den Blick auf ein paar missglückte Blockbuster demnächst lenken sollen, aber das wäre es auch von mir aus. Deadfall, ich empfehle ihn nicht weiter, aber ich bin froh, dass wir einen der krassesten Nicolas Cage-Filme überhaupt gesehen haben. Ja. Und der Cast ist... Ja, okay. Hatte ich mich jetzt schon verabschiedet? Du kannst es nochmal tun. Okay. Das war's von Gabbage Day. Mein Name ist Jeff Ticher. Und ich bin Solotso. Ich bin Jonathan Frakes. Baboom! Das Beste kommt natürlich zum Schluss, liebe Zuhörer, nämlich die allseits beliebten Urheberrechtsangaben. Wie ihr vielleicht gehört habt, sind wir endlich wieder mit dem alten Intro zurück. Das ist immer noch von Kevin MacLeod von incompetech.com. Von ihm stammt auch die Jazzmusik, die wir kurz im Hintergrund hören durften. Was haben wir referenziert in dieser Ausgabe? Ihr habt unter anderem Ausschnitte gehört aus Deadfall, Batman, dem Film von Tim Burton, Portal, Archer und X-Factor, das Unfassbare. Die Rechte liegen wie immer bei den jeweiligen Rechteinhabern. Eine Frage bleibt natürlich zum Ende noch übrig, und zwar hat sich diese Ausgabe wirklich so zugetragen? Oder haben sich unsere Autoren einen kleinen Scherz mit ihnen erlaubt? Die Geschichte ist wahr. So etwas Ähnliches ist tatsächlich im Deutschland der 2010er Jahre passiert.